Sofia U Teilung der provokatorischen gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas gaben jüngst in Nigeria das nationale Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitee, die Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-ilismus Studentengruppe, die Zuche Philosophie Studentengruppe, die Songun Politik Studentengruppe und die Gruppe zum Studium des Schaffens aus eigener Kraft eine gemeinsame Erklärung und der gemeinsame Vorsitzende des internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 als Vorsitzender des Afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk eine Stellungnahme ab.